mir die Augen hell für die Macht, die in der Güte liegt. Öffne mir die Augen hell, dass die Liebe sieht. Wer eine häuft großen Reichtum an, weil er nie genug bekommen kann, der andere hungert gleich nebenan und er fleht ganz umsonst. Öffne mir die Augen, helfe die Macht, die in der Güte liegt. Öffne mir die Augen, hell, dass die Liebe sieht. Du hast uns nicht in die Welt geschickt, unseren Lebensweg allein zu gehen. Wir müssen anderen zur Seite stehen, wenn die Last schmerzlich drückt. Öffne mir die Augen, hell für die Macht, die in der Güte liegt. Öffne mir die Augen, hell, dass die Liebe sieht. Öffne mir die Augen, hell, dass die Liebe